Der Puppenspieler von Lodz, Hörspiel von Gilles Segal, aus dem Französischen von Helena Händel, Regie Ursula Langrock. Ich setze schon mal was auf, Rachel. Da ist er wieder. Guckt euch das Schlüsselloch. Guten Morgen, Frau Wirtin, wie geht's? Es geht, es geht. Ihr Zeug steht vor der Tür. Vielen Dank. Einen guten Tag wünsche ich Ihnen. Einen guten Tag. Ja, danke. Ihnen auch einen guten Tag. Danke. Und welche Nachrichten gibt es heute von der Front? Aber, Herr Finkelbaum, der Krieg ist doch schon zu Ende. Ja, so sagt man, so sagt man. Aber zum Kuckuck, Herr Finkelbaum, der Krieg ist doch schon seit 5 Jahren zu Ende. Man sagt so. Sie jedenfalls, Sie sagen es. Also wirklich, was hätte ich denn davon, wenn ich Sie belüge? Wer weiß. Also bitte, Herr Finkelbaum, wenn Sie mir nicht glauben, dann gehen Sie doch auf die Straße. Dann werden Sie schon merken, dass der Krieg zu Ende ist. Das ist es, was Sie wollen, dass ich rausgehe, damit man mich schnappt. Weil die Ihnen nach ein Vermögen zahlen, das Sie mich ausgeliefert haben, ha? Ja, schon gut. Und die Zeitung? Wollen Sie die nicht? Speziell gedruckte, verfälschte Zeitungen? Nein, danke. Na gut. Also ich gehe jetzt, Herr Finkelbaum. Butter, Milch, Eier. Echter Kaffee. Dieses Lula, die versteht's. Rahel, mein Liebling, willst du gleich frühstücken? Wenn du willst, mache ich dir was. Na, also gut, später. Ruh dich nur aus, ich mache mir was. Wenn dieser Scheißkrieg doch nur bald zu Ende ginge, dann könnte ich wieder arbeiten. So alt bin ich doch nun wieder auch nicht. Und Ideen habe ich jede Menge. Wisst ihr nicht doch was? Ist noch Zucker da? Ach, da ist er. Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, wie? Kannst du glauben, dass wir schon 5 Jahre hier sind? Mir erscheint es nicht so lang. vielleicht ein falscher Kalender ist, den die extra dafür drucken? Na ja, weiß man's. Gott, der Gerechte, das schmeckt. Nach allem, was man seit Anfang des Krieges gesehen hat, kann man da überhaupt noch an Gott glauben? Hm? Was? Ja, das ist eine Frage. Schade, dass wir nicht ein bisschen Honig haben. Naja, man muss sparen. Sparen, Rahel! Sparen muss man. Wie kann ein Jud noch an Gott glauben, der sein halbes Volk hat morden lassen? Ein Jud kann vielleicht an einen Gott glauben, der es hingekriegt hat, sein halbes Volk zu retten. Aber wenn man unbedingt glauben will, dann kriegt man schon irgendwie hin. Ich nehme noch eine Scheibe Brot. Ein bisschen Butter. Ein bisschen Marmelade. Na, wer weiß. Seitdem wir hier sind, seitdem wir nicht mehr rausgegangen sind, ist vielleicht nicht mal mehr die Hälfte der Leute übrig. Vielleicht gibt es überhaupt keine Juden mehr. Vielleicht hat Gott sein ganzes Volk töten lassen. Sein ganzes Volk. Außer uns. Es ist also eine heilige Pflicht, am Leben zu bleiben, hm? Um seinen Ruhm zu singen, damit der Glaube nicht ganz verloren geht. Ne? Und wenn nur einer geblieben ist, dann bin ich es. Dann bin ich es. Sag mal, ob wir uns zum Abend eine Konserve leisten? Na, wir müssen Kraft sammeln, wenn wir zu zweit ein ganzes Volk wieder produzieren sollen, um das Lob des Allmächtigen zu singen. Na, gelobt sei er. Ganz schönes Stück Arbeit, das da auf uns wartet. Wie? Wir müssen viele Kinder machen, damit es schneller geht. Na, was willst du? Wir sind wieder am Anfang der Welt, wie Adam und Eva. Möchtest du dann richtig nicht jetzt? Na gut, ich mach's dir. Ja, gleich fertig. Na, bitte Platz nehmen zum zweiten Frühstück. Aber den Abwasch besorg ich später. Nein, lass, nein. Ich mach's. Und dann gehen wir an die Arbeit. Bitte. Eines Tages können wir raus. Und dann müssen wir vorbereitet sein. Wir gehen fort von hier, Berlin. Zurück nach Polen. Wir machen große Tourneen. Das Theater Finkelbaum, das größte Puppentheater der Welt. Rahel. Du wirst sehen. Ich habe eine Menge Ideen für das Stück. Schau mal. Die habe ich heute Nacht gemacht. Schöne kleine Handpuppe, wie? Na, ist sie nicht lustig? Da, jetzt. Jetzt schnappt ihr das Stück Zucker. Na, du, wirst du wohl? Ungezogenes Ding. Ach. Nicht weinen, nicht doch gleich weinen. Na, nur wein doch mal nicht. Was will denn die schon wieder? Da guckt sie schon wieder das Schlüsselloch. Haben Sie gut gefrühstückt, gnädige Frau? Ja, danke, sehr gut. Ich wollte Ihnen sagen, Herr Finkelbaum... Dass der Krieg zu Ende ist. Das haben Sie mir schon gesagt. Das haben Sie mir jeden Tag gesagt, manchmal zweimal am Tag. Also wenn es nur das ist, dann können Sie gleich... Nein, ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie möchten, dass ich bei Ihnen ab und zu ein bisschen aufräume, dann kann ich das tun. Können Sie das? Na danke. Fenster aufmachen und zumachen kann ich selber. Aber nur, weil Sie mir gesagt haben, dass es Ihrer Frau nicht gut geht. Danke, es geht ja schon besser. Vielen Dank. Herrgott im Himmel, was soll ich denn noch machen, um Sie zu überzeugen, dass der Krieg zu Ende ist? Zu Ende! Vielleicht, wenn Stalin kommt und es mir persönlich sagt. Na schön, ich schreibe ihm. In der Zwischenzeit schalte ich das Radio an für Nachrichten. Ich mache es so laut, dass Sie es hören. Sie denken, dass mir das Eindruck macht, Ihre Nachrichten? Wo wir vorher waren, da hat man noch ganz andere Dinge als Nachrichten fabriziert. Man hat falsche Bahnhöfe fabriziert, damit die Leute keinen Verdacht schöpfen. Falsche Stationsvorsteher. Falsche Häuser mit falschen Blumentöpfen. Und die Leute haben es geglaubt. Sie haben es geglaubt. Und wenn man sie in die Gaskammern brachte und gesagt hat, dass es Duschen sind, da haben sie es auch geglaubt. Sie haben es geglaubt. Die Gefängnisstrafe wurde jedoch von 18 Jahren auf 12 Jahre herabgesetzt. Manstein war durch ein britisches Militärgericht in Hamburg für schuldig befunden worden. Das war schon ein bisschen mehr als Ihre Nachrichten da, oder? Die Sowjetunion begangen zu haben. Bezug nehmend auf immer wieder auftauchende Gerüchte über eine militärische Aufrüstung in Deutschland, gibt die deutsche Regierung folgende Erklärung bekannt. Im Zuge von Pressebesprechungen über Aufstellung von mit leichten Waffen ausgerüsteten militärischen Formationen im November 1949 hat General Kurt Hassel von Manteuffel an Bundeskanzler Dr. Adenauer eine Expertise übersandt, die die technischen Seiten dieser Frage beleuchtet. Der Bundestag verabschiedete mit den Stimmen der Regierungsparteien und der Bayernpartei ein Gesetz über die Notaufnahme von Deutschen im Bundesgebiet. Danach sollen in die Bundesrepublik nur Flüchtlinge aufgenommen werden, die die Sowjetzone oder den Sowjetsektor Berlins wegen Gefährdung des Lebens oder der persönlichen Freiheit sowie aus anderen zwingenden Gründen verlassen haben. Ab 1. Mai 1950 wird die Zuckerrationierung aufgehoben. Das beschloss das Bundeskabinett. In Zukunft sollen keinerlei Lebensmittelkarten mehr ausgegeben werden. Und nun Berlin-Meldungen. Die Marshallplan-Verwaltung gab laut R-Region ihren Entschluss bekannt, insgesamt 330 Millionen D-Mark für die Ingangsetzung der Wirtschaft von Berlin zur Verfügung zu stellen. Der Westberliner Oberbürgermeister Professor Ernst Reuter hat in einer programmatischen Magistratserklärung zu dem von der Freien Deutschen Jugend der Sowjetzone angekündigten Pfingstaufmarsch in Berlin bekannt gegeben, der Magistrat werde es nicht zulassen, dass aus der Sowjetzone oder dem Ostsektor Kolonnen nach West-Berlin marschieren. Die Kommandanten der Westsektoren nahmen diese Feststellung billigend zur Kenntnis. Der nominelle Umtauschkurs von 8,80 Mark bis 9 Ostmark für eine D-Mark West, den die West-Berliner Wechselstuben am 18. März festsetzten, ist der bisher niedrigste Stand der Ostzonenwährung. Sie hörten Nachrichten, gesprochen von Günter Schmidt. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch Nachrichten fabrizieren. Passen Sie auf. Meine Damen und Herren, heute zum ersten Mal in Ihrer Stadt das berühmte Theater Finkelbaum nach einer großen internationalen Tournee. Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Das berühmte Theater Finkelbaum nach einer triumphalen internationalen Tournee. Na, das ist vielleicht ein bisschen zu stark. Rias Berlin mit Musik zur Unterhaltung. Das berühmte Theater Finkelbaum nach einer großen internationalen Tournee hat die Ehre und das Vergnügen, Ihnen ein neues Stück vorzustellen. Das tragikomische Leben von Samuel Finkelbaum, Puppenspieler, Hunderte von Marionetten, Dutzende von Kulissen. Musik! Dieses Luder. Na, fetten, dass sie das extra gemacht hat? Gut, also jetzt nochmal. Hunderte von Marionetten, hunderte von Kulissen. Und nun Stille. Ach, Rachel, sieh mal, du lachst. Naja, vielleicht wäre das etwas, was man wirklich einbauen könnte. Na, wie werden Sie? Komm, setz dich dorthin, da siehst du es besser. Erster Akt. Meine Damen und Herren, die frühe Kindheit unseres Helden Samuel Finkelbaum. Applaus! Nebbig. Gut, das brauchen wir nicht mehr zu probieren. Es ist nicht schwer, Lacher zu kriegen, wenn der Kleine einem auf den Schoß pinkelt. Oder das mit der Nuckelflasche, die zu heiß ist. Es ist auch nicht schwer, das Publikum zu rühren mit dem Bild der Mutter, die ihren Säugling wiegt. Na, und wenn das nicht sieht, ein trauriges Wiegenlied und das Spiel ist gewonnen. Hinter Hideles Wiegele steht ein kluchweiß Ziegele. Du's Ziegele ist gefuhren handeln, du's wird sein dein Beruf. Rosinkes und Mandeln schluf, Schädele schluf. Der schlimmste Antisemit unter den Polacken von Wilna mit Tränen in den Augen haben. Also überspringen wir diesen Teil vom Leben unseres Helden, der sich gar nicht so sehr unterscheidet vom Leben anderer kleiner Kinder seiner Generation, und gehen wir direkt über in... Ruhig, Rachel, Ruhe, keine Aufregung. Gehen wir direkt über zu... Meine Damen, lassen Sie doch das Kind los! Aber meine Damen, seien Sie doch endlich vernünftig, lassen Sie das Kind los! Es passiert Ihnen nichts! Nichts Schlimmes! Ich verspreche es Ihnen! Ich warne Sie! Sie werden die Verantwortung zu tragen haben! Das ist eine schlimme Disziplinlosigkeit! Es ist strengstens verboten, die Kinder! So lassen Sie doch das Kind los, sage ich Ihnen! Achtung! Die Verordnung sieht vor! Die Verordnung sagt ausdrücklich, dass in der Verordnung steht schwarz auf weiß! Achtung! Nein, das kann man nicht in Stück tun. Das kann man nicht in Stück tun. Das wäre ja schlechter Geschmack. Was man finden muss, was noch fehlt, ist eine schöne Liebesszene. Und das gefällt ihm an. Ich werde versuchen, ein paar Dialoge zu schreiben. Herr Finkelbaum, ich hab's geschafft, er ist da. Er ist gekommen. Herr Finkelbaum, er ist da. Er ist da? Wer? Der Messias? Noch besser, Herr Finkelbaum, Stalin. Stalin hat sich die Mühe gemacht, zu kommen, um mir zu sagen, dass der Krieg zu Ende ist, dass ich keine Angst mehr haben muss und dass ich rausgehen kann. Herr Finkelbaum, das heißt, es ist nicht Stalin persönlich, Sie können sich denken, dass der anderes zu tun hat, aber es ist genauso, als ob. Wer ist es dann? Molotow? Timoschenko? Beria? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das ist ja auch gleichgültig. Kommen Sie rauf! Sagen Sie ihm, wie Sie heißen. Soldat Michail Andrejewitsch Popow. 6. Infanteriebataillon, zurzeit stationiert in Berlin. Popow? Da haben Sie sich aber nicht lange den Kopf zerbrochen, um einen russischen Namen zu finden. Also hören Sie, Herr Finkelbaum, es hat mich viel Mühe gekostet, ihn zu überreden, hierher zu kommen. Auch er hat, wie Sie sich denken können, anderes zu tun. Also er ist gekommen. Na los, stellen Sie ihm Fragen. Herr Finkelbaum, Sie werden doch einsehen, wenn er mit den Besatzungstruppen in Berlin ist, heißt das, dass der Krieg zu Ende ist. Herr Popov, sagen Sie was. Sprechen Sie Russisch mit ihm. Er wird schon einsehen. Sie, Frau, Sie mir sagen, ich komme reden mit... Mieter. Mieter. Mieter, das nicht glauben. Krieg fertig. Gut, ich komme. Ich sag Mieter, Krieg fertig. Krieg fertig, Mieter. Er glauben? Sehr gut. Er nicht glauben? Auch gut. Das wird dann hier. Nur, Herr Popov, man kann doch ein wenig diskutieren, oder? Glauben Sie sofort alles, was man Ihnen sagt, ohne zu versuchen, es nachzuprüfen? Da, da. Kann sein, dass Sie wirklich ein Russe sind. Na also, sehen Sie, er hat sich schon überzeugt. Oder dass er vielleicht nur so schlau ist, mit Ja zu antworten auf eine Frage, auf die jeder andere Nein gesagt hätte. Ach, Blödsinn. Herr Popov, Sie haben doch Ausweise. Zeigen Sie ihm Dokumente. Schieben Sie sie unter der Tür durch. Ach, geben Sie. Hey, stopp! Was machen Sie da? Nicht unter Tür. Was, wenn ich verliere Dokumente? Keine Angst. Ich behalte sie nicht. Ich kann mir genauso gute selber machen. Oh, sieh da. Die sind wirklich gut gemacht. Die Stempel? Alles? Gut, gut. Ich bin sicher, dass das Foto auch von Ihnen ist. Lassen Sie mal sehen. Stellen Sie sich ein bisschen vor das Schlüsselloch. Na, nicht so nah. Ja, sehr ähnlich. Schöne Tschapka, bravo. Hier, Ihre Dokumente. Gut. Ich sage ein letztes Mal. Sowjetische Truppen besiegen Deutschland. Sowjetische Truppen in Berlin. Jetzt ich keine Zeit verlieren. Ich gehe morgen in Urlaub. Nach Hause? Nach Moskau? Moskau, da. Herr Popov, wann waren Sie zuletzt in Moskau? 4 Jahre. Also schnell, ohne nachzudenken, wer war der Torwart von Dynamo vor 4 Jahren? Vor 4 Jahren? Also, Herr Finkelbaum, meinen Sie nicht, dass Nein, das ein bisschen... Nein, gar nicht. Nicht vorsagen. Dynamo. Cherugin. Sind Sie sicher? Sicher. Gut. Stimmt's also? Wie soll ich das wissen? Ich bin seit fast 10 Jahren eingesperrt. Glauben Sie, dass man mir die Sportzeitung aus Moskau bringt? Glauben Sie, dass es mich überhaupt interessiert, wer der Torwart war? Warum fragen Sie dann? Na, wäre Ihnen lieber, ich hätte gefragt, wer der Rechtsaußen war. Sie sollen ihn etwas fragen, worauf Sie selber die Antwort wissen, was Sie nachprüfen können. Aha. Sie verstehen was von Verhören? Sie sollten in der Kommandantur arbeiten. Oder vielleicht arbeiten Sie tatsächlich dort? Wie stellen Sie sich das vor? Die Treppen, der Hof, der Haushalt, 6 Mieter, dazu noch mein Mann und die Kinder. Wie soll ich denn da noch Zeit haben, woanders zu arbeiten? Um Himmels Willen, Herr Finkelbaum, was soll der gute Mann denn noch alles tun, um Ihnen zu beweisen, dass er wirklich ein russischer Soldat ist? Wollen Sie, dass er singt oder tanzt? Na los, Herr Popov! Nicht. Ja, dann sagen, jeder Mensch kann ein russisches Lied singen. Pravda? Stimmt. Aber legen Sie trotzdem los, das wird uns die Zeit vertreiben. Was ich heute zu tun habe, ist sowieso nicht so dringend. Bei mir ja. Schade. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht eine Zigarette? Ja, ich hab. Hier. Danke. Eine echte russische Zigarette. Sie haben aber wirklich an alles gedacht. Sie sind reichlich misstrauisch, was? Mit Vertrauen zu den Menschen überlebt man nur schwer. Славные Tschischeni Baikal, Slavni Karabel, Amulovaya Botschka. Von wo kennen Sie Lied? Ein Russe aus Odessa hat es auf dem Lager gesungen. Welche Lager? Ein Lager. Wozu wollen Sie den Namen wissen? Machen Sie einen Bericht für die Pravda? Entschuldigung. Ich nur fragen, weil ich denken, Juden und Sowjets nicht zusammen in Lager und weil Sie sagen... Dass der Kerl ein Russe war. Ach, verzeihen Sie meine ungenaue Angabe. Es war kein richtiger Russe. Es war ein russischer Jude. Sagen Sie, Herr Finkelstein, wenn Krieg nicht fertig, ich nicht Russe, also ich Deutsche. Also, warum Sie nicht machen Geheimnis, dass ich Jude? Ich muss Ihnen sagen, Herr Popow, an dem Tag, wo er herkam, vor 5 Jahren, unter falschem Namen, da hat er mich angefleht, auf Knien angefleht. Bitte lassen Sie mich nur eine Nacht schlafen, ich bin so müde. Ich bin 8 Tage gelaufen, ohne zu schlafen. Ja, und dann habe ich die tätowierte Nummer auf seinem Arm gesehen und der Bote ist nicht fertig, ihn wegzuschicken. Der Krieg war noch nicht zu Ende, aber man wusste schon, dass die Russen und die Amis nicht mehr weit waren. Und da habe ich mir gesagt, so groß ist das Risiko auch wieder nicht. Und dann hat er zugegeben, dass er nicht Schranz heißt. Ja, Schranz. Das war's, glaube ich. Und dann hat er mir Stück für Stück alles erzählt. Dass er mit noch einem aus dem Lager geflohen ist und dass sie sich verirrt hatten und, naja, weiß Gott was noch alles, kurz und gut. Und Sie nicht vertrauen diese Frau? Wenn sie sagt, Krieg fertig, Sie nicht glauben. Wenn sie bringt, russische Soldat, Sie nicht glauben. Wenn sie bis jetzt der Versuchung widerstanden hat, mich zu verraten, wo steht geschrieben, dass sie dieser Versuchung auch in Zukunft widerstehen wird? Wenn Sie die Belohnung verdoppeln oder verdreifachen? Die Belohnung? Die Belohnung. Ja, eine Belohnung. Alles würden Sie zahlen, um Finkelbaum zu erwischen. Finkelbaum aus Lodz. Den größten Puppenspieler der Welt. Nur hereinspaziert, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie Finkelbaum, den Rivalen Gottes. Auch ihr macht Geschöpfe, denen ihr Leben geben und wieder nehmen kann, so wie ihr will. Und weil es Gott nicht gibt, ist Finkelbaum der einzige Schöpfer in der ganzen Schöpfung. Herein. Nur hereinspaziert, ein halber Sorte. Weniger als sie bei der Messe in den Klingelbeutel werfen. Hereinspaziert, das Schauspiel beginnt. Es ist nichts, Rahel. Nur 2 Zuschauer, die gegangen sind. Es sind noch genug da. Die Vorstellung kann weitergehen. Rahel, wir brauchen unbedingt eine Szene, in der Finkelbaum Gott verleugnet. Er, der religiös erzogen wurde, verleugnet Gott. Weil er sich selbst für Gott hält. Vielleicht, weil er Gott ist. Wo könnte das passieren? In der Talmudschule? Während seiner Bar Mitzwa. Im Moment, wo er der Religionsgemeinde beitritt. Und wenn es bei seiner Hochzeit wäre? Seiner Hochzeit mit dir. Das wäre die Gelegenheit für eine Szene mit vielen Leuten, mit viel Bewegung, vielen Farben. Na, stell dir den Effekt vor. Aber warte. Wir müssen dich vorbereiten. Dich schön machen für die Hochzeit. Komm hier. Die Augen. Die Lider. Lippenstift. Puder. Du musst schön sein. Schön, mein Herz, so dass der Bräutigam, wenn er dich sieht, fast den Verstand verliert. Natürlich ist er schon in dich verliebt, seit dem Ball, wo ihr euch zum ersten Mal begegnet seid. Du meinst, das mit dem Ball ist keine gute Idee? Ein bisschen banal, wie? Na. Nicht beim Pogrom, nein, nein, das nicht. Er ist schon sehr verliebt in dich. Aber vielleicht mache ich dich noch ein bisschen blasser. Wegen der Aufregung. Also, er ist sehr jung, jung wie du. Er ist religiös erzogen worden, in der alten Tradition. Er hat immer geglaubt, was man ihm gesagt hat, dass die Liebe eine Vereinigung von Seelen ist, ein erhabener Haushalt zu dritt, sie, er und Gott. Ach, die Herrlichkeit der reinen Liebe, geheiligt durch den Vertreter Gottes auf Erden. Man schaut sich nicht in die Augen, man schaut Gott in den Augen des anderen. Oder noch besser, jeder für sich, schauen Sie Gott an. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Taubenaugen hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Und er, auch er bereitet sich vor inzwischen. Er versucht sich zu beherrschen, sich zu erinnern an alles, was er zu tun haben wird bei dieser Zeremonie. Er versucht sich an die Gebete zu erinnern, die er gelernt hat. Er versucht. Aber er kann seine Augen nicht lassen von ihrem Körper, ihrem wundervollen, göttlichen Körper. Und als er sagt, Hare Atme Kodeshet Li, fühlt er, wie sein Verlangen steigt und schwillt, so dass nach einer Weile alle Versammelten auf seine Hose starren. Auch der Rabbiner, der sein Hebräisch stottert und stammelt. Alle sind empört, außer der Braut. Hosen kalle, kalle, Mazel Tov. Ay Hosen kalle, kalle, Mazel Tov. Hosen kalle, kalle, Mazel Tov. Ay Hosen kalle, kalle, Mazel Tov. Komm, setz dich auf meinen Schoß. Wir überlegen uns die Szene noch und dann schreiben wir sie auf und probieren sie. Einverstanden? Einverstanden? Liebst du mich? Liebst du mich? Du bist schön, meine Freundin. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Berg Gilead. Herr Finkelbaum. Hallo. Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht. Jemand, der mir nicht glauben wollte, als ich ihm sagte, dass Sie denken, der Krieg ist immer noch nicht zu Ende. Aha. Gut. Also bin ich jetzt eine Attraktion, ja? Eine Sehenswürdigkeit. Wie viel Eintritt kassieren Sie für mich? Aber regen Sie sich nicht auf, wenn die Touristen in Bussen angefahren kommen, wenn wir uns die Einnahmen teilen. Herr Finkelbaum, ich mein's doch nur gut mit Ihnen. Ich möchte Ihnen Ihre fixe Idee austreiben. Dieser Herr hier, das ist auch ein Besatzungssoldat. Darf ich mich vorstellen? Sergeant James W. Spencer, drittes Artilleriebataillon stationiert in Berlin. Sie glauben also nicht, dass der Krieg zu Ende ist? Mister, ich kann schon verstehen, dass Ihnen das merkwürdig und unglaublich vorkommt. Ich habe mit meinem Bataillon an der Befreiung eines Lagers teilgenommen. Ich würde es niemals vergessen. Diese ganze... Ja, Ihnen brauche ich es ja nicht zu erzählen. Jedenfalls seit dem Tag kann ich mich von diesem Bild nicht mehr befreien. Und da habe ich gedacht, dass Sie vielleicht, das heißt, nur wenn Sie es wünschen, dass Sie mir ein bisschen erzählen könnten. Sehen Sie, es gibt einen Untersuchungsausschuss für Kriegsverbrechen. Und ich stelle mir vor, wenn ich ein bisschen dazu beitragen könnte, dass einige von diesen Nazis bestraft werden, dass ich dann besser damit fertig würde. Sie verstehen, was ich meine? Also vielleicht könnte man durch Ihre Berichte, Ihre Beschreibungen einige von diesen SS-Leuten Ihres Lagers identifizieren, die es geschafft haben zu entkommen. Die Hunde. Sehen Sie, wenn ich helfen könnte, auch nur einen von denen zu finden, dann könnte ich vielleicht schlafen. Nicht besser, aber sagen wir, weniger schlecht. Herr Finkelbaum. Sie glauben doch nicht etwa, dass ein amerikanischer Soldat und sei es auch nur für 5 Minuten in Uniform in Berlin spazieren gehen könnte, wenn der Krieg nicht zu Ende wäre. Und wenn Sie bereit wären, mir ein bisschen zu erzählen, was geschehen ist, dann könnten wir, wenn es Ihnen recht ist, jeden Tag ein bisschen. Ich schlage vor, wir fangen mit dem Namen Ihres Lagers an. Wie hieß es? Das könnte ja vielleicht nützlich sein, um die anderen Menschen zu rächen, die nicht rausgekommen sind. Nein? Gut. Sie müssen mir jetzt nicht antworten. Wenn Sie wollen, denken Sie darüber nach und ich komme wieder vorbei. Oder Sie sagen der Dame, dass Sie gewillt sind, mir zu helfen, ja? Gut, dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Einverstanden? Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Madame. Ich bedanke mich trotzdem. Was heißt W? Es heißt Way. Warum? Was heißt James W? Oh, William. James William Spencer. Aha. Sagen Sie mal, James W., woher kommen Sie? Aus Denver, Colorado. Und in Denver, Colorado sprechen alle so gut Deutsch, James W.? Nicht alle. Aber die, die ein Deutschstudium absolviert haben und die vom Beruf Dolmetscher sind, die schon. Aha. Sagen Sie mal, James W., haben Sie eine Mutter, einen Vater? Natürlich. Jüngere Brüder, kleine Schwestern? Sicher. Ich nehme an, dass die Ihnen öfter schreiben. Sicher. Also, James W., schnell, ohne zu überlegen. Sagen Sie mir den Namen vom Torwart der Fußballmannschaft von Denver, Colorado. Ich kann ja sonst was sagen. Sie können es nicht nachprüfen. Sagen Sie es trotzdem. Bob Turner. Falsch. In einer amerikanischen Fußballmannschaft gibt es keinen Torwart. Falsch. In Denver hat ein Engländer namens Morley eine Soccermannschaft gegründet. So nennen wir den europäischen Fußball. Um zu sehen, ob es einschlägt. Man kann es nicht als großen Erfolg bezeichnen. Trotzdem gibt es jedes Jahr einige Matches und mein Kumpel Bob ist der Torwart. Sie sind also Amerikaner. Ich bin also Amerikaner. Oh, Gott sei Dank, er ist gerettet. Der Krieg ist also vorbei? Der Krieg ist also vorbei. Halleluja. Ich bin also ein freier Mensch. Sie sind also ein freier Mensch. Ich kann also tun, was ich will. Sie können also tun, was Sie wollen. Haben Sie vielleicht eine Zigarette? Ja. Hier, bitte. Danke. Tatsächlich. Tatsächlich eine amerikanische Zigarette? Ich kann Sie also zum Teufel schicken? Sie können mich also zum Teufel schicken, natürlich. Also der Krieg ist aus. Die Amerikaner sind in Berlin und die Russen sind in Berlin. Und Sie wollen mir einreden, dass die sich nicht gegenseitig bekämpfen? Halten Sie mich für Mischung, gell? Also scherben Sie sich zum Teufel. Okay. Okay. Auf Wiedersehen. James W. Rachel, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, unser Programm endgültig auszuarbeiten. Wir sollten die Szenen, an denen wir nur wenig gearbeitet haben, besser streichen. Den Skandal in der Synagoge, die Hochzeitsnacht. Und wir streichen auch die Szene, wo Samuel seinem Vater erzählt, dass Rachel schwanger ist. Psst. Noch ein Besuch, Herr Finkelbaum. Also dieses Mal, hoffe ich, werden Sie zufrieden sein. Es ist kein Freund von Ihnen, aber es ist genauso, als ob... Und wenn Sie ihm nicht glauben, gebe ich es auf. Und Sie können sich von mir aus bis an Ihr Lebensende einschließen. Nein, wirklich, was er sagt, das können Sie nicht anzweifeln. Na gut, dann lasse ich Sie jetzt beide allein. Sehen Sie zu, wie Sie miteinander zurechtkommen. Sind ja alt genug. Shalom, mein Bruder. Friede sei mit dir. Ich heiße Shimon Weisfeld. Friede sei mit dir und deiner Familie, wenn du noch eine hast. Und wenn du keine mehr hast, so soll das Stück Frieden, das ihr zustünde, für dich sein. Man hat ja nie zu viel davon. Und solltest du zu viel haben, leg's beiseite für später. Eines Tages kannst du es bestimmt brauchen. Nun, was verkaufen Sie, Herr Weisfeld? Ich verkaufe gar nichts. Ich gebe. Was geben Sie, Herr Weisfeld? Und wem, Herr Weisfeld? Aaronson Abraham! Wie bitte? Verzeihen Sie mir, ich bin bei der Arbeit und habe nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Proben Sie gerade? Ja, aber wie ich sehe, wissen Sie Bescheid? Ja, Ihr Ruf hat die Grenzen der Stadt Lodge weit überschritten. Wirklich? Ach, wissen Sie, man soll nicht übertreiben. Die große Vorstellung, von der ich träume, habe ich noch gar nicht gemacht. Aaronson! Abraham! Hier. Bitte? Ruhe! Darf ich vielleicht ein bisschen zuschauen? Interessieren Sie sich für Marionetten, Herr Weisfeld? Ja, sehr sogar. Gut. Aber seien Sie bitte nachsichtig. Es ist nur eine Probe, wir sind noch lange nicht perfekt. Sie können durchs Schlüsselloch schauen. Geht zu, können Sie gut sehen? Ja. Aaronson, Isaac! Also, was haben Sie mir anzubieten, Herr Weisfeld? Die Puppe, die da eben zusammenbrach, war das Isaac Aaronson? Drängen Sie mich nicht. Hier. Nein, das war nicht Isaac Aaronson. Wenn Sie die Probe stören, werde ich gezwungen sein, Sie zu bitten, den Saal zu verlassen. Aaronson, Josef! Es war Josef Aaronson, den Sie zusammenbrechen sahen. Na, sagen Sie, Walter, wenn Sie aber viele Puppen brauchen. Aaronson! Moses! Können Sie mir ein bisschen den Inhalt von Ihrem Stück erklären? Aaronson! Moses! Hier. Naja, das ist etwas kompliziert. Das ist das Leben von Samuel Finkelbaum, ein Puppenspieler. Jetzt probieren wir gerade den letzten Akt. Er ist verhaftet worden, kurz nach seiner Heirat und als seine Frau schon schwanger war. Das hat man in den anderen Szenen gesehen. Jetzt wird das Lager dargestellt, der Appell. Nun, bald. Aronson, Nahum! Aronson, Samuel! Meinen Sie nicht auch, dass die Szene schrecklich lang wird, bis Sie zum Buchstaben F wie Finkelbaum kommen? Mein Herr, wenn man eine musikalische Komödie für den Broadway daraus machen wird, dann wird man natürlich kürzen müssen, um Tempo reinzukriegen. Ne? Aronson, Samuel! Und Sie wollen vielleicht noch eine Stepptanznummer einbauen? Ist es das, was Sie mir geben wollen, Herr Weißfeld, Aizes? Vielen Dank, Aizes brauche ich nicht. Nun legen Sie sich doch nicht auf, Herr Finkelbaum. Legen Sie sich nicht auf. Aronson, Janke! Ich bin mit der Absicht gekommen, Ihnen zu helfen, das Geld aufzutreiben, um das Stück zu finanzieren. In die künstlerischen Fragen wollte ich mich nicht einmischen. Ach, Sie sind ein Finanzier? Dann dürfen Sie sich einmischen. Mischen Sie sich ein, mischen Sie sich ein, mischen Sie sich ein. Also, Sie wollen wissen, was mit Finkelbaum geschieht. Na ja. Na, das ist Ihr gutes Recht als Produzent. Aber Moment einmal, ich habe Ihnen ja noch gar nicht... Nein, es ist Ihr Recht. Also gut, ich überspringe die Blochs, die Bernsteins, die Coens und so weiter und komme direkt zu Finkelbaum. Also zu diesem Zeitpunkt sind es nicht mehr viele, die aufrecht stehen können. Nur noch einige so zum Symbolisieren. Sie verstehen schon. Am Anfang ist Samuel Finkelbaum wie eine Naturgewalt, ein großer, breitschultiger Bursche, aber jetzt zu dieser Zeit im Stück, da hat er nur noch eine Idee im Kopf, überleben. Überleben, egal um welchen Preis, um seinen Sohn zu sehen, der bald auf die Welt kommen soll. Und dafür wird er alles tun. Dafür wird er bis in die Tiefen der Niedertracht tauchen. Weißfeld, wissen Sie, was er getan hat? Er hat einem schwächeren Häftling das Brot gestohlen. Und nur deshalb, um seinen Sohn sehen zu können. Okay, da kann man wahrhaftig nicht sagen, dass das... Was? Ist es vielleicht nicht dramatisch genug? Warten Sie, Herr Produzent. Man wird Ihnen noch genug Drama servieren. Erstens habe ich noch gar nicht erzählt, dass Samuel im Sonderkommando war. Das heißt, dass er von morgens bis abends die Leichen von seinen Brüdern und Schwestern verbrannt hat. Und wenn Ihnen das noch nicht genügt, könnte man ein paar erotische Szenen einbauen oder Jazzmusik oder Ihre Stepptanznummer. Aber hören Sie, ich habe doch niemals gesagt, dass mir das... Was ist denn? Gefällt Ihnen der Stepptanz nicht mehr? Also Sie wissen nicht, was Sie wollen. Ah, haben Sie etwa Angst um Ihr Geld? Naja, das ist es. Also finanzieren Sie etwas anderes. Etwas ohne Stepptanz, auf Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Ihnen helfen will. Und zwar auf folgende Weise. Ich habe ein paar Papiere mitgebracht, die Sie ausfüllen und unterschreiben sollen. Sie können eine ganz hübsche Summe kriegen. Einige 10.000 Mark. Dazu noch eine Rente auf Lebenszeit. Ja, mein Freund, als Wiedergutmachung mit Zinsen. Für das, was Sie durchgemacht haben. Ich bin Rechtsanwalt und wenn Sie wollen, für 10% von der Summe kümmere ich mich um alles für Sie. Also, dann sind Sie gar kein Kunstmäzen? Nein, natürlich nicht. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen wie jeder andere auch. Enorm. Wer gibt denn dieses ganze Geld? Wer? Die deutsche Regierung. Sie haben den Krieg verloren, Sie müssen zahlen. Und um zu seinem Recht zu kommen, reicht's einfach zu sagen, man hat mir das und das angetan? Und das reicht schon und schon schicken Sie einem das große Los? Nicht ganz, Sie überprüfen schon. Sie haben ja Listen. Sie wollen mir also weismachen, dass die den Krieg verloren haben, aber die Listen von all den Menschen, die Sie verhaftet, deportiert und vergast haben, die haben Sie behalten, um Ihnen später Schmerzensgeld mit Zinsen zahlen zu können? Ja? Ja, also sehen Sie. Herr Weißfeld, ich nehme also an, dass Sie selbst Schmerzensgeld mit Zinsen gekriegt haben und dass Sie so ein Papier besitzen, wo drauf steht, Herr Weißfeld hat so und so viel gekriegt für dieses und so viel für jenes. Hören Sie. Und das alles soll ich glauben? Finkelbaum! Samuel! Hier. Sehen Sie, Herr Weißfeld? Sehen Sie, wie Samuel Finkelbaum anfängt zu arbeiten. Sehen Sie, wie er die Leichen auftürmt. Er richtet einen ganzen Berg von ihnen auf. Und wen findet er unter all diesen toten Körpern? Die Leiche seines Weibes Rachel. Und wie geht das dann zu Ende, Ihr Stück? Kann man das vielleicht erfahren? Soll ich Ihnen sagen, wie ich mir das vorstelle? Zusammen mit einem Freund, einem, der so heißt wie, sagen wir, Schwarzkopf, töten Sie zwei SS-Männer, nehmen Ihre Uniformen und fliehen. Wie finden Sie meine Idee? Wunderbar. Und nachher kriegen Sie viel Wiedergutmachung mit Zinsen, machen eine Stepptanzschau und verdienen ein Schweinegeld in Hollywood. Ach. Es war nichts, Rachel. Irgendein Vertreter oder sowas ähnliches. Ich habe ihn zum Teufel geschickt. Na, wie geht's dir? Nicht zu müde? Ganz sicher. Du weißt ja, du musst da aufpassen. Nicht zu viel Arbeit, nicht zu viel Sorgen. Das könnte dem Kleinen schaden. Komm, zeig mal. Komm, zeig, wie weit du bist. Gut. Gut, mein Liebling. Du bist schon wieder ein bisschen dicker geworden. Das wird sicher ein strammer Junge. Hast du Schmerzen? Oh, er bewegt sich. Ich schwöre, dass er sich bewegt hat. Was ist denn los? Was ist denn, Rachel? Ist es schon soweit? Es ist soweit. Du willst auf die Welt kommen, Avrum. Na komm, mein Kleiner, komm. Rachel, pressen fest. Oi, oi, oi, oi, was macht man da? Was ist denn los, Herr Finkelbaum? Hat man bei Ihnen so geschrien? Ist Ihre Frau wieder krank? So gut wie gar nichts. Eine kleine Schwäche, schon vorbei. Ich gehe einen Arzt holen. Aber wenn ich Ihnen doch sage, dass es nicht nötig ist. Ich kann mich selber um Sie kümmern. Ich weiß ja, was Sie hat. Ein Arzt. Sie ist verrückt. Wer soll den Arzt bezahlen? Aber es ist vielleicht doch gut. Wegen dem Kleinen, nicht? Was meinst du? Ach, ruhig, Rachel. Ruhig. Wir haben Glück gehabt. Zufällig war ein Arzt im Haus. Guten Tag, Herr Doktor. Es ist alles in Ordnung. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Hören Sie mal, offenbar ist Ihre Frau krank. Sie können sie doch nicht so liegen lassen. Ich muss sie mir ansehen. Nein. Wie bitte? Sie können sie nicht sehen. Wenn Sie sie so untersuchen wollen, soll es mir recht sein. Wenn nicht, tut es mir leid. Wie meinen Sie? So, durch die Tür? Na und? Sie bedauern wohl, dass Sie sich nicht aufgeilen können an Ihrem Anblick, oder? Mein Herr, Ihre Frau kann ihr Hemd anbehalten. Sie können sie durchs Hemd untersuchen? Natürlich. Und durch die Tür nicht? Das ist eine ganz dünne Tür. Probieren Sie es, Sie werden es schon merken. Komm, Rachel, lehn dich mit dem Rücken an die Tür so. Jetzt tief atmen. Hören Sie es? Na, können Sie was hören? Ja, es geht, aber ich muss ja auch unbedingt sehen. Ihre Zunge, ja, hier ist sie. Ein wenig belegt, nicht wahr? Und jetzt etwas Urin für die Analyse in Ordnung. Mach ein kleines Geschäft, Rachel, ne? Du kannst nicht? Na komm, dann gib dir ein bisschen Mühe für den Doktor. Fein. Sehen Sie, Herr Doktor, alles in Ordnung. Da ist der Urin. Es ist nicht viel, aber es wird schon reichen, ne? Oh, wie blöd, jetzt habe ich es verschüttet. Entschuldigung. Schluss jetzt! Öffnen Sie die Tür, es ist sehr wichtig. Für wen, Herr Doktor? Für uns alle ist es sehr wichtig zu erfahren, warum Sie seit 5 Jahren nicht rausgehen. Warum Sie so tun, als ob der Krieg noch nicht zu Ende sei. Warum Sie nicht von Birkenau sprechen wollen und wie Sie dort rausgekommen sind. Warum Sie nicht von Ihrem angeblichen Freund Schwarzkopf sprechen wollen. Einen Moment, Herr Doktor. Sagen Sie mal W. W. Und jetzt sagen Sie, der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Ha, seltsam. Sie erinnern mich an einen amerikanischen Soldaten, der hier war. Sein Name war... Spencer, ja. Ich sehe auch aus wie Weißfeld und wie Popov. Ich verstehe. Dürfte ich auch Ihren richtigen Namen wissen, Doktor? Ja, mein wirklicher Name ist Weißmann. Mhm. Und wissen Sie, was ich tue? Ich suche nach Kriegsverbrechern, nach versteckten Nazis. Sie werden fragen, warum die sich verstecken? Weil sie den Krieg verloren haben und wir sie vor Gericht stellen wollen. Hören Sie mal zu. Ich kann Ihnen auch einen anderen Schluss für Ihr Stück vorschlagen. Anstatt dass sich zwei Häftlinge als SS-Männer verkleidet davonmachen, sind es zwei SS-Männer, die sich kurz vor der Befreiung des Lagers als Häftlinge verkleiden. Ihre Erkennungsmarken lehnen sie zu zwei halbverkohlten Leichen, sodass angenommen wird, dass diese Leichen sie sind, die SS-Männer. Die zwei angeblichen deutschen SS-Leichen hießen Kreuz und Sturmbannführer Feinzel. Aber was, wenn die beiden Toten in Wirklichkeit Finkelbaum und Schwarzkopf wären? Und wenn die beiden SS-Männer sich Häftlingsnummern hätten tätowieren lassen und sich als Finkelbaum und Schwarzkopf davon gemacht hätten? Der Trick wäre doch genial. Man hat versucht, den Juden Schwarzkopf zu finden, der in Birkenau war. In allen Zeitungen waren Anzeigen. Nichts. Wissen Sie, was Sturmbannführer Feinzel im Zivilleben vor dem Krieg war? Er war Puppenspieler. Sind Sie sicher, dass das stimmt, was Sie da sagen? Das ist die einzig vernünftige Erklärung. Wissen Sie, Herr Finkelbaum, oder Herr... Ich hatte keine Ahnung, dass er... Ich wollte Ihnen wirklich klar machen, dass Sie keine Angst mehr zu haben brauchen, dass alles vorbei ist. Ich hätte nie gedacht, dass Sie in Wirklichkeit ein... Ach, armer Herr Finkelbaum. Ich meine jetzt den Wirklichen. Es geht mir richtig nah, wissen Sie? Als ob ich ihn gekannt hätte. Also, mein Herr, haben Sie nichts zu sagen? Herr Popov. Oder Weismann, oder Dr. Mengele, oder wie sie heißen. Ich bin zutiefst getroffen. Dieser Feinzel war nämlich ein sehr mittelmäßiger Puppenspieler. Sehr witzig. Sagen Sie mir nur noch, von welcher Polizei Sie verhaftet werden wollen. Der englischen, amerikanischen, französischen oder russischen? Die deutsche genügt mir. Die brauchen sich nicht zu verkleiden. Kann man da machen? Vielleicht verdient er es ja, dass er verhaftet wird. Ja, aber wenn nicht? Manchmal Stalin könnte ihn überzeugen. Was kann man denn da nur machen? Hey, hallo? Hm? Ist da jemand? Ja, wen suchen Sie denn? Die Wirtin. Ich bin hier. Um was geht's denn? Strachel. Ich habe Geräusche gehört. Rühr dich nicht. Um was es geht? Ich glaube, Sie sind es. Weiß nicht, um was es geht. Wir schweigen und stellen uns dumm. Dann gehen Sie wieder. Dass Sie einen gewissen Schwarzkopf suchen. Dass es eine Sache von Leben und Tod sei. Für seinen Freund Finkelbaum. Wenn es der ist, der mit Ihnen im Lager war. Ein Vetter von mir, der in Frankfurt lebt, hat es gelesen und mir geschrieben. Ich wohne in Mühlhausen, das ist ziemlich weit. Ich habe mir gesagt, muss hin. Also gut, hier bin ich. Um was geht's denn? Sie sind der Herr Schwarzkopf. Ja. Der Freund von Herrn Finkelbaum aus dem Lager. Ja, natürlich. Ach, nun werden wir es endlich wissen. Was werden Sie wissen? Warten Sie. Ich muss Ihnen was erklären. Jetzt schnell raus. Und auf und davon aufs Land. Nachher wird man weitersehen. Ich pack den Koffer. Du brauchst mir nicht zu helfen. Ruh dich aus. Du wirst deine Kräfte noch brauchen. Psst. Sie haben Besuch, Herr Finkelbaum. Es ist Ihr Freund, der Herr Schwarzkopf. Der ist gekommen, Sie zu besuchen. Finkel? Bist du's? Ich bin's. Weißt du noch? Schwarzkopf. Man hat mich Schweinskopf genannt. Du kannst mich nicht vergessen haben. Komm, mach auf. Ich habe in meiner Reisetasche ein gutes Fläschchen Schnaps, einen ganz starken. Erst kippen wir einen und dann erzähle ich dir alles von denen, die auch davon gekommen sind. Und viele sind's nicht. Wir werden nicht auf viele einen Trinkspruch ausbringen können. Aber wir werden auf unsere Gesundheit anstoßen, auf uns beide. Komm, Finkel. Du glaubst doch nicht, dass ich dir was vormachen will. Los, Finkel, mach auf. Ist es wirklich? Ja. Ich bin's wirklich. Ist das Rachel? Ja. Hast du sie wieder erkannt? Sie hat sich nicht verändert, stimmt's? Mhm. Immer noch so schön, nicht wahr? Und weißt du was? Ich glaube, dass das Baby nicht mehr lange auf sich warten lässt. Gut, gut. Was möchtest du tun, Finkel? Willst du reden? Willst du trinken? Willst du, dass ich rede, dass ich dir erzähle, was ich mache? Sag's. Fangen wir mit Trinken an. Rachel, gib uns 2 Gläser. Danke, mein Liebling. Ich habe wieder angefangen mit Diamantenschleifen in Antwerpen. Ich habe der Wirtin gesagt, dass ich aus Mühlhausen komme. Der Vetter aus Frankfurt hat also an meine Schwägerin in Mühlhausen geschrieben und die hat mir nach Antwerpen geschrieben. Ich weiß nicht, ein alter Reflex, immer eine falsche Adresse angeben. Idiotisch. Ich verdiene ganz gut. Ich werde vielleicht wieder heiraten, eine Frau, die ihren Mann verloren hat. Ich weiß nicht, ob das gut ist. 2 zerbrochene Ehen, ob das eine Heile gibt? Weiß man's? Ist dir lieber, ich schweige, Finkel? Ich hätte gar nicht kommen sollen, weißt? Na gut, dann gehe ich wieder. Ah. Ich habe mein Glas noch gar nicht ausgetrunken. Dein Wohl, Finkel. Dein Wohl, Rachel. Und vor allem auf das Wohl des Kleinen. Hör auf, Schwarzkopf. Jetzt kann ich nicht mehr so tun, als ob... Gut. Dann sei still. Und jetzt hört ihr beide mir mal zu. Ihr packt eure Koffer und kommt mit mir. Wir gehen nach Antwerpen. Dort lässt es sich leben. Und ob der Junge ein Belgier wird oder ein Pole, ist doch egal. Hauptsache, er hat einen Pass, ne? Du, Finkel, wenn du willst, kannst du bei mir arbeiten. Wenn du aber unbedingt Künstler sein willst, kannst du es versuchen. Satt werden wir schon irgendwie werden. Als ich Rachel fand an jenem Oktobertag, in dem Haufen von Leichen, die wir verbrennen sollten, da dachte ich, ich werd verrückt. Rachel mit unserem Kleinen im Bauch, nicht verrückt geworden. Ich habe mir die Brust nicht zerfetzt und mir das Herz herausgerissen. Ich hab weitergemacht und später bin ich dir sogar gefolgt, um zu fliehen. Um zu leben. Aber das mit dem Krieg. Ach ja. Wenn ich mir wirklich hätte einreden können, der wäre noch nicht zu Ende, dann hätte ich es vielleicht ertragen können, aber so. Da hast du kommen müssen, um mich wieder mal zu retten. Schwarzkopf. Weißt du's? Ich war's, der dir das Brot gestohlen hat. Ich hab dir das Brot gestohlen, wusstest du das? Ich wusste, dass du es warst. Das Brot hatte ich ja selber geklaut. Ich wollte, dass du deinen Kleinen erlebst. Scheiße, kannst du die Leute nicht in Ruhe verrecken lassen? Also, kommst du mit nach Antwerpen? Abgemacht. Antwerpen. Ich reserviere Plätze für morgen? Für morgen, wenn du willst. Ich gehe am besten gleich. Dann kannst du es dir nicht mehr anders überlegen. Finkel? Wie viele Karten nehme ich? Wie viele? Nur zwei. Zwei? Für dich und für mich. Also, bis gleich. Also, was muss ich mitnehmen? Aber was mache ich? Was mache ich mit den Häftlingspuppen? Ich kann sie doch nicht alle mitnehmen. Aber was, wenn ich mein Stück doch noch aufführen sollte? Nun, nämlich. Dann werde ich neue Puppen fabrizieren. Und das Ende vom Stück werde ich sowieso anders machen. Wozu das Lager zeigen? Das interessiert doch keinen Menschen. Nein, nein. Samuel und Rachel entkommen und schaffen es nach... Na, was weiß ich. Nach Amerika zu gehen. Mal sehen. Na also los, ich schmeiß sie alle weg. Aronson Abraham. Aronson Isaac. Aronson Josef. Aronson Samuel. Aronson Janko. Samuel, geh. Du musst nach Antwerpen. Verbrenn mich. Ich bin nur aus Lumpen und Papier. Mut, Samuel. Du musst. Alles klar, ich habe angerufen. Ich kann dich nicht lassen. Komm mit mir. Nein, Samuel. Du musst leben. Du musst leben. Also bleibe ich bei dir. Du bist schön, meine Freundin. Dein Haar. Wir beide für immer zusammen. Wir beide für immer. Finkelbaum, ist es endlich soweit? Hat Ihr Freund Sie überzeugt? Na Gott sei Dank. Glauben Sie jetzt, dass er zu Ende ist? Was ist zu Ende? Der Krieg ist zu Ende, Herr Schwarzkopf. Der Krieg. So sagt man. Tja. So sagt man. Sie hörten Der Puppenspieler von Lodz, ein Hörspiel von Gilles Segal aus dem Französischen von Helena Händel. Die Personen und ihre Sprecher waren Finkelbaum, Edwin Marian, die Wirtin, Gisela Trove, Popov, Spencer, Weißfeld, Dr. Weißmann, Wolf-Dietrich Berg, Schwarzkopf, Matthias Ponier, Nachrichtensprecher, Günter Schmitz, Ton, Frank Wild, Schnitt, Regina Kraus. Regieassistenz Stefanie Hoster. Regie Ursula Langrock. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1986.